Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das hier ist unser schönes Thema heute Nacht, nämlich dieser Sex hat mein Leben verändert. Gab es in eurem Leben mal ein fulminantes Sexerlebnis, nachdem bei euch alles anders war, nachdem bei euch alles anders gelaufen ist, nachdem ihr vielleicht auf einen ganz anderen Geschmack gekommen seid und ganz neue Dinge und Seiten in euch entdeckt habt. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ich bin sehr interessiert daran, dann ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxen könnt ihr uns auch kostenfrei. 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Karl. Das ist richtig, nicht? Ja. Und Karl ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. So, nun hören wir aber gespannt zu, was du uns erzählen wirst. Ja, wie soll man das sagen? Ich habe eigentlich ein ziemlich unnormales Leben geführt, schon immer. Ja. Das heißt, ich habe mit 18 mein Coming-out gehabt als Schwuler, habe 5 Jahre schwul gelebt, war dann 10 Jahre verheiratet. Moment, fünf Jahre schwul gelebt? Ja. Und dann verheiratet? Und dann verheiratet. Mit einer Frau, heterosexuell? Ja, heterosexuell. Ja. Und das war auch nur die ganzen 10 Jahre. Und dann haben wir uns halt im Guten getrennt und ich habe halt wieder schwule Beziehungen gesucht. Und in der Ehe sind 2 Kinder entstanden, nur das mal so zum Feedback. Und ja. In den letzten 3 Jahren meiner Ehe habe ich also gemerkt, dass ich auch so leichte SM-Tendenzen hatte. Und habe dann natürlich auch versucht, da irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und das ist anfänglich... Halt, ich muss jetzt mal fragen, da kommt jetzt so viel aufeinander auf den Tisch, was du gerade erzählst. Du hattest mit 18 den Coming Out, hast dann schwul gelebt und hast dich dann in eine Frau verliebt auch und geheiratet. Genau. Wie kam, dass du dann nicht diesen schwulen Weg weitergegangen bist? Ja, da kann man sagen, teils damals ja auch noch der gesellschaftliche Druck, das war Mitte 70er Jahre. Also doch ein bisschen Zwang von außen. Ja, natürlich, Familie steckt ja natürlich auch dahinter. Und ja, letztendlich war natürlich aber auch irgendwo bei mir hinten drin, ich hatte ja eigentlich noch nie was mit einer Frau vorher und der Wunsch nach Kindern natürlich. Und habe gedacht, so einer Versuchsschuss halt, was da rauskommt, werden wir sehen. Ja, und habe aber auch mit meiner Frau da ganz offen drüber reden können, dass ich halt schwul war. Wir haben uns auch auf ihrem Arbeitsplatz kennengelernt. Und du warst während der Ehe treu. Deiner Frau treu. Absolut, genau. So, erzähl mal weiter jetzt mit den SM-Geschichten. Ja, genau. Ich bin also dann durch eine Clique natürlich in die Kölner SM-Szene gekommen und habe dann anfänglich, ja, kann man sagen, sehr exzessiv das Ganze halt ausgelebt und habe da auch einen Freund gefunden dann zu der Zeit. Ich war solo. Ja, und dann ist man halt auf diverse Fäden in Fans und Chains und so gegangen. Und ja, irgendwo dabei nehme ich an, dass ich mir halt den HIV-Virus dann geholt habe. Allerdings, wie genau und wo genau, mit wem genau, das kann man eh nie sagen. Ich habe also nachher erfahren, dass ich also diesen Freund, den ich da gefunden habe, dass der HIV hatte. Hast du denn immer geschützten Geschlechtsverkehr gehabt? Ich praktiziere Geschlechtsverkehr nur passiv und nur in diesen SM-Praktiken bin ich der Aktive. Und ich habe eigentlich für mich gedacht immer, ich mache alles safe. Ja? Also wenn man halt fistet, dass man dann Handschuhe trägt. So diese Sachen, die man halt beachten muss. Ich mein, man informiert sich ja und ist ja nun auch nicht dumm. Und ja, und wie gesagt, ich habe das dann im Nachhinein erfahren, dass mein Freund halt auch positiv war. Das hatte er mir nicht gesagt. Er hatte aber schon, bis ich das erfahren habe, mit mir Schluss gemacht. Und dann stand ich natürlich erstmal da. War aber für mich ja erstmal kein Anlass, irgendwie das Ganze ernst zu nehmen. Weil ich natürlich nicht hingerannt bin und habe gesagt, ich mache jetzt einen Test. Ne? Wie alt warst du? Du bist jetzt 38, als du dann erfahren hast, dass du auch HIV-positiv bist. Das ist jetzt, den Test habe ich vor 1,5 Jahren. So lange weiß ich das jetzt offiziell, aber ich habe ne wohl so 2,5 Jahre. Kann man sagen, dass jetzt dieser SM-Sex dein Leben verändert hat? Eben dadurch, dass du dich dort infiziert hast? In dem Fall ja, weil natürlich auch ab und zu Drogen mit im Spiel waren. Mhm. Und welche Drogen? Ja, LSD. Mhm. Und wenn man dann, sag ich mal, mit sowas noch nie Berührung hatte, mhm, aber auch natürlich neugierig ist, weil, mhm, man so viel weiß aus den 60ern und so, ne? Mhm. Und man ist ja immer experimentierfreudig, nicht, mhm, nur im sexuellen Bereich, sondern auch in anderen Dingen. Und da kann natürlich durchaus sein, dass dann auch mal der Verstand dann etwas zu kurz kann. Mhm. Wie beurteilst du das denn heute, aus deiner heutigen Sicht? Du hast eine ganze Menge gemacht, du bist weit über die Stränge geschlagen vielleicht auch und hast dir jetzt eine sehr schwere Krankheit, oder zumindest den Erreger einer schweren Krankheit geholt. Ja, wo man nicht hoffen, dass er ausbricht. Wollen wir nicht hoffen. Ich habe schon allein meinen Kindern zuliebe. Mhm. Nein, und ja, wie stelle ich mir das jetzt vor? Wie sehr, oder anders gefragt, wie sehr hat es denn jetzt dein Leben verändert? Ja, insofern, dass ich natürlich wesentlich versuche, intensiver zu leben. Mhm. Also sprich wesentlich ausgewogenere Kost zum Beispiel. Mhm. Ja, natürlich. Hat sich denn auch dein Sexleben verändert danach? Mein Sexleben an sich würde ich sagen, nein. Also du bist ziemlich hart drauf nach wie vor? Nee, das hat sich das absolut dezimiert. Mhm. Ich bin also jetzt seit einem Jahr fest in der Beziehung. Ach so, ach so. Mit einem, mhm, Mann. Ja. Und da läuft in der Beziehung gar nichts. Und das ist aber auch ganz gut so. Mhm. Das also in der Beziehung eine Erfahrung, heißt, die ich nicht missen möchte. Aber das heißt, in der Beziehung, also im SM-Bereich, läuft zwischen euch, zwischen dir und deinem Partner nichts? Nein. Ah ja. Mhm. Das machen wir nicht mehr. Mhm. Und ja, ansonsten natürlich, da ich monogam lebe, mhm, ist das also für mich eigentlich sonst kein Thema. Das klingt aber so, das passt sehr gut in unsere Sendung, was du gerade erzählt hast. Dieser Sex hat mein Leben verändert. Aber es klingt auch so, als würdest du das so hinnehmen und auch nicht besonders bestürzt darüber sein, dass es nur so gekommen ist. Stimmt das? Sagen wir mal so, ich denke, jeder, der irgendwie sich in der schwulen Szene bewegt, weiß, dass es Positive gibt. Mhm. Mit Sicherheit weiß auch jeder, dass es immer eine Dunkelziffer gibt, die es wissen, aber es auch nicht sagen. Mhm. Die gibt es aber auch nicht nur in der schwulen Szene, ne? Diese Nein, natürlich gibt es sie, mhm, nicht nur in der, mhm, schwulen Szene, aber ich kann ja nur von mir reden, mhm, und da ich halt schwul bin und da mich bewege, ist das ja für mich nichts anderes. Mhm. Ja, und ja, mittlerweile ist das normal, klar. Mhm. Also du bereust nicht, dass du das gemacht hast? Ich bereue es nicht. Ich bereue natürlich, oder ich hätte es nicht getan, wenn ich gewusst hätte, wann und wie es passiert, mhm, ist. Ne? Mhm. Ich meine, gut, das ist klar. Aber man kann es halt nicht unbedingt machen. Man kann sagen, du hast sehr exzessiv gelebt und du bist jetzt auch bereit, ohne Jammern die Konsequenzen zu tragen. Ja, natürlich. Ja, so klingst du mir auch. Mhm. Das, also da bin ich mittlerweile, ich habe mich ja nun auch lange damit auseinandergesetzt, als ich das dann erfahren habe, mhm, dass ich positiv war. Mhm. Und habe halt gesagt, so, weiß ich nicht, andere leben schon Jahrzehnte damit, mhm, dann wirst du das auch schaffen. Mhm. Und bis dahin haben sie vielleicht irgendwas, um es abzuschwächen oder eben ganz zu töten. Ne? Das muss man abwarten. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass aufgrund des Drogenkonsums die Euphorie manchmal so groß war, dass du selbst auch gar nicht darauf geachtet hast, ob jemand, der sich mit dir aktiv beschäftigt, eben auch richtig schützt? Natürlich, ja. Mhm. Natürlich. Mhm. Also das ist eine Sache, wo ich also jedem eigentlich nur von abraten. Mhm. Also, mhm, gut, Poppers, das ist ja normal, aber ich denke, mehr muss nicht sein. Mhm. Poppers ist einfach zu gefährlich. Eine eher schwule Sexdroge, ne? Kann, ja, ja, sagen, genau. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Gerne. Ich wünsche dir, deiner Beziehung und auch deinen Kindern alles Gute. Dankeschön, dir auch. Dankeschön, wieder mal Karl. Karl ist ein schöner Name, gefällt mir gut. Karl, Paul, Hermann, so mag ich's. Tanja ist jetzt dran. 28, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Dieser Sex hat mein Leben verändert. Also diesen Sex hat mein Leben verändert. Das ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich zum Ende, aber dazu muss ich erstmal anfangen von vorne. Ja. Okay. Bitte. Also, ich habe ziemlich früh mit meinem Sexleben begonnen. Das heißt, mit 12 hatte ich meinen ersten Geschlechtsverkehr. Ja. Das war aber so mehr, ich habe Nähe und Zuneigung gesucht, weil ich die zu Hause nicht bekommen habe. Mhm. Hat dann, muss ich sagen, mit relativ vielen Männern Sex gehabt. Eigentlich wollte ich mal jemanden, wo mich in den Arm nimmt. Die Männer wollten natürlich ein bisschen mehr. Ja. Hat dann eigentlich gefühlskalt, sag ich mal, mich hingelegt. Waren das Männer oder Jungs? Ich würde sagen Männer, ja. Männer es waren, schon. Es waren, ja, schon Männer. Es waren, mhm, ab 18, 19, 20. Mhm. Waren in dem Alter, sag ich, mhm, noch nicht Männer, ja. Mhm. Und war eigentlich gefühlskalt. Ich habe eher so ein Dach über dem Kopf gesucht, ein Zuhause, ein Ersatz, was ich zu Hause nicht bekommen habe. Mhm. Okay. Mhm. Und dann hatte ich zwei feste Beziehungen und da entstanden auch zwei meiner Kinder. Wie alt warst du da? Mein erstes Kind habe ich mit 18 bekommen, mhm, und das zweite mit 22. Mhm. Und habe mich dann auch für beide Kinder entschieden, ohne Väter. Mhm. Ja, und dann war ich so, habe ich noch nie einen Orgasmus dann auch gehabt, in den ganzen Jahrzehnten auch nicht. Das war für mich, Sex war für mich eher das Widerliche, eine Pflicht für einer Frau. Ich muss mich da hinlegen, ich muss meine Pflicht als, ja, als Frau, würde ich sagen, als Mutter des Partners, der Kinder. Aber es war mir eigentlich immer so, hoffentlich ist er bald runter von mir. Also die ganze Zeit, obwohl du so früh angefangen hast, war das für dich eine gefühllose Geschichte eigentlich? Ja, oder auch, dass ich sage, ich habe meinen Körper selbst ertastet. Das kam mir nie in den Kopf, weil was soll ich mit meinem Körper anfangen? Bis ich vor einem halben Jahr einen Mann kennengelernt habe, habe ich da auch wieder gefühlskalt hingelegt und er meinte, du liegst da wie eine Hure. Da war ich auch plötzlich, boah, wie hat er das gemerkt? Ich habe doch super, sag ich mal, gestöhnt, nicht mitgespielt. Wie ist er denn so clever? Er hat es gemerkt. Und ich habe doch super gestöhnt, klingt gut. Ja, Entschuldigung, aber es war so. Ja, ja, ich glaube es ja, ja. Und dann hat er mir halt einfach gesagt, hey, es geht hier um dich, nicht um mich. Wenn ich einen Orgasmus nur haben möchte, kann ich mir wirklich einen runterholen. Und du sollst auch zu deinem Spaß kommen. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass ich halt noch nie mich selbst befriedigt habe, noch nie einen Orgasmus hatte, wie ich über Männer so gedachte oder denke. Und dann hat er mir gesagt, wir machen jetzt ein Spiel. Und wenn du das Vertrauen zu mir hast, dann lass dich gehen. Und er hat mir dann die Augen zugebunden und es war ein sehr komisches Gefühl, weil ich nicht wusste, was passiert mir jetzt. Ja. Und dann hat er einen Farbpinsel genommen und hat mich in meinem Körper mit dem Farbpinsel berührt, aber nicht im intimen Bereich, also nicht in der Scheide oder an der Brust, sondern an Hand, an Rücken, an Hals. Und auch plötzlich habe ich gemerkt, dass es mich erregt. Und ich habe mich dann dagegen erstmal gewehrt, so gestrampelt und gekämpft und hat gemeint, lass dich fallen. Und es war wirklich ein sehr langer Akt, bis es geklappt hat. Und siehe da, ich habe dann meinen ersten Orgasmus bekommen. Und bei der ersten Pinselaktion? Ja. Und ich war über alle Wolken, ich war total baff. Hat er dich denn auch angemalt ein wenig? Oder hat er nur mit dem Pinsel? Nee, er hat das mit dem Pinsel gemacht und dann hat er Wasserfarbe genommen. Ach doch, dann. Und hat mich dann wirklich berührt und die Zeichnung danach war auch danach, sag ich mal, die war ein Picasso. Aber es war mit 28 mein erster Orgasmus. Mit 28, und das liegt jetzt, du bist ja jetzt 28. Ja. Noch gar nicht so lange her. Acht Wochen. Wie lange hat denn diese Performance, sage ich jetzt mal, gedauert, bis du dann zu deinem Höhepunkt gekommen bist? Boah, ich würde sagen, schon so eine Stunde, gute Stunde, es war gute Malerarbeit. Ja, aber er hat diesen Orgasmus nicht mit seinem Pinsel, also mit diesem Malpinsel, die dabei. Mit einem normalen Malpinsel hat er mich berührt. Er hat am Hals angefangen, über die Augen, über die Nase. Ich habe jeden einzelnen Körperstelle meines Körpers kennengelernt. Ja. Aber ihr habt dann miteinander geschlafen? Danach, ja. Und da ist es auch zum Orgasmus gekommen? Danach, nein. Da war ich dann wieder total zu. Achso, es war vorher wirklich nur mit diesem Malpinsel? Nur mit diesem Malpinsel. So. Und der Malpinsel hat dann nicht deine Scheide berührt? Nein. Er hat also vom Hals angefangen, über die Nase, über die Augen, über... Und das hat dich zum Orgasmus gebracht? Über den Bauchnabel, ja. Ich habe meine Körpergefühle kennengelernt. Ich wusste nicht, wie sich's anfühlt, wenn man sich über den Bauch streichelt. Das ist ja doll. Und dann habt ihr dann doch miteinander geschlafen danach und da hast du wieder keinen Orgasmus gehabt? Nein, da habe ich dann wahrscheinlich vom Kopf wieder total zugemacht. Da war das gleiche Ritual, wie du es kennst. Ne? Ja, genau. Und dann hat er es auch bleiben lassen, hat dann aufgehört. Und hat mir dann beigebracht, meinen Körper selbst zu ertasten. Ja. Also meine Klitoris selbst zu ertasten, meine Scheide mal zu spüren. Du sind mal gerade 8 Wochen her. Ich hoffe, dass du das schon sehr reichlich geübt hast seitdem. Ja, habe ich. Das hört sich jetzt vielleicht wirklich doof an. Nein. Aber ich denke, dass Mädchen in meinem Alter mit Sicherheit sehr, sehr weiter sind, ja. Ach, kann man alles gar nicht so sagen, Tanja. Ich habe auch schon mit älteren, etwas älteren Frauen gesprochen hier, die auch 60 Jahre und älter waren. Ich denke einfach, bei mir war der Druck da. Ich muss haben. Ich muss es einfach. Und mit müssen, denke ich, kommt man nicht weit an der Sache. Aber jetzt mittlerweile habe ich einen Orgasmus, wenn ich mit ihm schlafe. Jetzt klappt alles. Also du kannst es selbst machen und es funktioniert auch, wenn du mit deinem Partner schläfst. Ja. Und also er braucht jetzt auch keinen Pinsel mehr. Er darf ihn ruhig noch weiterhin benutzen. Er darf ihn weiterhin benutzen. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, das ist aber wirklich ein gravierender Einschnitt. Ne? Das ist wirklich, seit diesem Sex hat sich mein Leben verändert. Das kann ich mir nur sehr gut vorstellen bei dir. Das ist ein wahnsinniges Gefühl, vor allem wenn man vorher seinen Körper halt nicht so kannte. Ja? Also ich wusste, das ist meine Scheide, das ist meine Brust, aber ich war mir peinlich, mich zu berühren. Also ich hatte eine Aufklärung. Mich hat mal eine ältere Dame hier in der Sendung gefragt, die auch noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus hatte. Die hat zu mir gesagt, Domian, was ist das denn? Beschreib mir ich das mal. Ich kann es beschreiben. Beschreib es bitte. Okay, als ich diesen Orgasmus hatte, dann hat sich im Kopf ein Druck hochgebrauscht, so wie Karussellfaden. Ja. Es ging ein Zittern durch das ganze Körper, von oben bis unten. Die Finger haben angefangen zu zittern bis zur Fußspitze. Es war ein Oh, es war, ich würde sagen, ein richtiger Kick, wenn einer von 70 Meter runterspringt, lässt sich fallen, ja, wird unaufgefangen. Ja. Es war einfach nur geil. Also ich dachte, es luft sich weg, die Winde fallen runter. Ja. Ich habe geschrien wie ein Stier. Du hast geschrien. Wie lange hat es gedauert? Ich würde sagen, so 1 bis 2 Minuten. Ja, kann man sehr schwer schätzen, ne, wenn man in dieser Ekstase drin ist. Für mich war es sehr lange. Ja, ja. Es war ein Rausch. Also ich war noch nie betrunken, ich habe noch nie Alkohol getrunken, aber ich glaube, da war ich besoffen, ja. Also es ist auf jeden Fall auch, deine Geschichte birgt in sich auch schöne Tipps, vielleicht für Partner oder Pärchen, die das ähnliche Problem haben. Was ich auch noch ausprobiert habe, wir haben dann ein Ölbad gemacht, also wir haben das Bett mit einer Folie belegt und Babyöl rein und es war ein wahnsinniges Gefühl. Danach dann noch oder vorher? Nee, danach noch. Danach, mal. Also man den Körper zu klitschen zu sehen, man kann den Körper nicht richtig berühren. Es war einfach nur toll. Also ich muss sagen, Sex ist doch was Schönes. Ja. Es war doch nicht eine Pflicht. Muss man so sagen. Und ich wünsche dir noch wunderbare Orgasmen, Tanja. Danke. Bis ins hohe Alter. Danke schön, bis ins hohe Alter hinein. Und diese Spiele sollten wir alle vielleicht auch mal machen. Ne? Also ich denke, man muss im Sexleben immer wieder daran denken, was Neues auszuprobieren. Und es muss beiden gefallen. Ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Ich dir auch. Tschüss, Tanja. Andrea, 22 Jahre alt, erzählt uns jetzt auch, was für ein Sex sie hatte und warum danach irgendwie alles anders war. Andrea. Ja, hallo Domian. Hallo Andrea. Ich bin völlig verflext wegen diesem tollen Rausch, den die Frau hatte. Das klang interessant, ne? Total. Mhm. Also, dann erzähl ich was mal. Was polterst du da rum im Hintergrund? Ja, ich musste mich ja hinsetzen. Ja, bitte. Okay, dann erzähl ich dir das mal. Ja. Also ich habe mit meinem besten Freund und mit meiner besten Freundin haben wir halt beschlossen, einen Abend, irgendwie einen gemütlichen Abend zu verbringen. Und also platonische Freunde. Ja. Mhm. Und dann hat mein bester Freund halt seine Mitbewohnerin mitgenommen. Mhm. Und ich kannte sie halt nur so vom Sehen der Wohnung und so, aber nicht irgendwie. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat er die mitgenommen und dann haben wir sehr viel Alkohol getrunken und nachher ist das alles so eskaliert. Also mein bester Freund hat mal mit meiner besten Freundin rumgeknutscht und ich halt mit seiner Mitbewohnerin. Und du mit der Mitbewohnerin? Ja. Obwohl du keine lesbische Frau bist? Genau. Und dann? Ja, und es war super schön. Wir haben dann auch im Bett zusammengelegen und... Ja, alle? Oder du nur mit der Freundin? Nein, wir alle, aber nicht im gleichen Bett. Also ich war auf einer Matratze mit der Mitbewohnerin und... Also deine Hauptpartnerin war dann schon diese Mitbewohnerin und dein Hauptpartner. Genau. Und wir haben miteinander geschlafen und es war super schön und das Problem war halt am nächsten Morgen, es war total komisch, irgendwie wusste man nicht, wie man sich verhalten sollte. Halt, richtig miteinander geschlafen? Ja. Also mit allem drum und dran, mit Orgasmus? Nee, nicht mit allem drum und dran, aber schon ziemlich krass. Mit Orgasmus? Nee, ohne. Nee, ohne. Naja, aber gut. Aber schon sehr intim. Total. Total intim. So, am nächsten Morgen war natürlich dann, hattet ihr einen Kater? Nee, noch nicht mal. Das war irgendwie alles so, oder ich habe mich nicht so darauf konzentriert. Auf jeden Fall war ich total irritiert und wusste gar nicht. Verschämt auch? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall war das super schön und das war aber nächste Morgen halt so doof, weil wir überhaupt nicht miteinander geredet hatten, nur so oberflächlich und dann ist sie auch nachher zur Arbeit gefahren und das war's so erstmal. Wir haben dann dann am nächsten Tag kam ich halt zu meinem Mitbewohner und gefragt so, hey, das war ein doofer Abend oder was heißt doof? Das ist alles so eskaliert und dann habe ich sie natürlich auch gesehen und ich habe mich total irritiert gefühlt. Mhm. Also mein Herz klopfte bis zum Hals und das war irgendwie alles voll komisch. Habt ihr denn alle gemeinsam dann die Nacht verbracht und seid auch gemeinsam aufgewacht? Nee, nicht gemeinsam. Die eine ist halt schon nachts abgehauen, was wir alle nicht mitbekommen hatten, weil sie mit dieser Situation überhaupt nicht klar kam. Und mein bester Freund ist dann zum Schluss abgehauen. Wir sind aufgewacht, also die Mitbewohnerin Also zum Schluss seid ihr beide alleine geblieben. Genau, genau. So, jetzt ist aber wirklich die Frage, die Sendung heißt ja, dieser Sex hat mein Leben verändert. Hat dein Leben verändert danach? Ja, ich bin noch immer mit dieser Frau zusammen. Ach. Also wir haben uns dann irgendwann, das Problem war ja, diese Frau hatte noch einen Freund. Der Arme musste erstmal entsorgt werden. Genau. So seid ihr Frauen ja, wenn ihr lesbisch werdet, ne? Ihr lasst uns Männer ja dann ja sausen, ne? Das stimmt ja gar nicht. Dann sind plötzlich die Frauen wichtiger. Ach. Seid ihr jetzt ein richtiges Paar, ihr beiden? Ja. Glücklich? Total. Und du sagst jetzt von dir, bist du bisexuell, bist du lesbisch oder was? Ich würde sagen, ich bin mit einer Frau zusammen. Ja, aber ob ich lesbisch oder... Das kann ich noch nicht sagen. Das ist eine gute Antwort, gefällt mir. Man muss das ja auch nicht immer in so Kästchen packen. Ja. Du bist jetzt im Moment mit einer Frau zusammen, das gefällt dir. Total, das ist, ja. Das aber ich schließe das nicht aus, ob irgendwann mal ein Mann vorbeikommt, den ich auch ganz toll finde. Und das hoffe ich auch, da du ja auch eine sehr nette junge Frau bist, so klingt mir das zumindest. Na, danke. Dass du nicht verloren gehst für unsere tolle Männerwelt. Ne? Ja. Ja, das ist natürlich auch genau richtig für unsere Sendung. Ja. Seitdem, hast du denn vorher dir überhaupt mal sowas vorstellen können, dass du auch mal mit Frauen so intim und so nah werden könntest? Nee, konnte ich mir nicht vorstellen. Aber sie hat mich schon immer gereizt. So. Sie war halt, ich weiß nicht, sie war so im Hintergrund und ich habe auch nicht viel mit ihr geredet, aber sie war halt da. Mhm. Und das ist mir halt aufgefallen. So. Wie viele Wochen seid ihr jetzt zusammen? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr schon? So lange liegt das schon zurück? Ja. Seit einem Jahr, dann ist das schon eine tolle Sache. Lebt ihr das offen oder? Nee. Nee. Ja, so, ja, eigentlich nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich kenne mich noch nicht so in der Szene so gut aus. Ich habe mich jetzt in eine Frau verliebt und ich meine, ich lebe mit einer Frau zusammen. Mhm. Ich meine, so im Freundes- oder im Verwandtenkreis oder so. Die wissen das. Die wissen das alle. Oder in beruflich, was machst du beruflich? Ich mache im Moment eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin. Weiß man das da auch, dass du... Nein. Nein, das nicht. Mhm. Nee. So weit wollen wir damit auch... Obwohl in der Branche natürlich auch viele Homosexuelle arbeiten. Ist das wahr? Was also denn? Die wissen das eigentlich schon. Ah, die ahnen das, ne? Die wittern sowas. Ne? Nee, die wissen das, weil man kann sich echt gut mit denen unterhalten, ja, ein bisschen austauschen. Na gut, also du bist mit einer Frau zusammen und dann wünsche ich euch nur Glück und wie immer, dass sich auch alles weiterentwickelt. Ja, danke. Tschüss, Andrea. Tschüss. Frank, 38 Jahre alt. Hallo. Hallo, sehr Frank. Interessant. Sehr interessant. Ja, Abend Jürgen. Sehr interessant. So fängt das Gespräch mit Frank an. Ja, kurze Geschichte. Mit meiner damaligen Freundin war es so, dass wir abends im Bett lagen, so Löffelchen, Embryostellung hatte sie sich bei mir eingekuschelt. Mhm. Und plötzlich fing es bei mir also an, dass ich zunächst mal so eine Form von Erregung bemerkbar machte, wie ich sie jetzt spüre, wenn ich mit dir spreche, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, klar, so, wie Domian zu sprechen. Hey, Moment mal, ja, na, egal jetzt. Auch gar nicht irritiert, aber naja. Okay. Ja. Nur diese Erregung breitete sich förmlich über meinen ganzen Körper aus, wurde sehr, sehr angenehm und ja, kurz und gut, es wurde immer schöner und schöner und schöner. Ich weiß gar nicht, wie lange es dauerte. Und darüber hinaus trat irgendwann der Moment ein, wo ich es selber steuern konnte. Das heißt, es kam in Wellen und ich konnte es selber irgendwie steuern. Aber nicht, das war noch nichts Sexuelles in dem Moment. Es war nichts Sexuelles. Ja, nee, warte mal ab. Dann war es also so, dass... irgendwann der Moment kam, wo ich also fest davon überzeugt war, telepathisch mit ihr Kontakt aufnehmen zu können. Ich also auch in dem Moment sehr viel Fantasie hatte und ihr ganz tolle Sachen erzählt habe und das auch noch dazu beigetragen hat, bei mir das Gefühl zu verbessern. Klar, man kennt das ja, wenn man gewisse Fantasie hat. Na, egal jetzt. Und schlief sie denn schon? Moment. Irgendwann war es dann so, dass ich uns immer weiter hochgepusht habe. So, und jetzt kommt der Moment, wo sie im Bett aufschreckte, im Bett saß. Ja. Und ich ihr die Hand so auf die Schulter gelegt habe und gesagt, hör mal, warte so und so, dreh dich um, schlaf jetzt beim nächsten Mal, wird's noch schöner, war jetzt ein bisschen mächtig so irgendwie, ne? Mhm. Okay, sie legt sich hin, schläft. Ja, am anderen Tag haben wir darüber gesprochen und sie hatte zu dem Moment, wirklich just zu dem Moment, einen ganz tierischen Albtraum. Mhm. Ja, und sie war halt nicht so die Frau, die, oder überhaupt der Mensch, wo man sagen kann, wer ist da schon, schreckt also regelmäßig oder gerade in dem Moment per Zufall, in dem Moment nachts auf und hat also so einen perversen Albtraum, ne? So, ja, gut. Das zu der Geschichte ganz kurz. Jetzt interessiert mich halt, was du dazu zu sagen hast. Die Geschichte irritiert mich ein wenig, weil sie eigentlich nicht zu unserem Thema passt. Ja gut, okay, es ist also, cool, es war also kein Sex, es war kein Sex an sich. Weißt du, das Thema heißt ja, dieser Sex hat mein Leben verändert. Ja genau, von dem Moment an weiß ich also, und ich weiß auch genau wann, ich also telepathische Fähigkeiten habe. Das ist also nur dazu, ist wieder eine Geschichte an sich, wo ich auch schon genau gemerkt habe, wann und es gibt auch eine Frau, eine wunderschöne Frau namens Manuela. Hallo Manuela, wenn du mich hörst, ist egal. Ich weiß jedenfalls auch, dass es so ist. Naja, egal jetzt. Frank, nein, ich laber mir mal nicht die Ohren hier ab. Das will ich auch nicht. Nee. kannst du denn diese telepathischen Fähigkeiten, sofern du sie beherrschst, wirklich, kannst du die dann sexuell auch einsetzen? Ja, wenn ich sie habe. Ich habe sie ja nicht immer. Ich weiß, wann ich sie habe. Ach so. Sie kommen und gehen, wie sie wollen irgendwie. Ganz komisch so. Ah, aber du kannst uns in Sachen Sex eigentlich nichts erzählen jetzt. Ich hatte keine Erektion, aber das Gefühl war vergleichbar, denke ich mal, mit einem weiblichen Orgasmus. Ich beneide die Frauen da auf eine gewisse Art und Weise. Aber das wird ja immer, du hast das Gefühl, einen weiblichen Orgasmus gehabt zu haben. Ich weiß nicht, wie das ist, aber ich stelle mir vor, dass es so ist, zumal es extrem lange gedauert hat. Es kam in Wellen. Verstehst du, wie ich das meine? Nee, verstehe ich überhaupt nicht, wie du meinst. Wenn du telepathische Fähigkeiten hast, irgendwie jemanden zu sexualisieren, dann versuche das doch mal bitte jetzt via Fernsehen zu mir hier. Ich kann es doch im Moment nicht. Ich weiß, weil es da ist und ich weiß, weil es nicht da ist. Na gut, okay. Leider nicht da. Okay, also kommen wir nicht weiter. War nicht so eine Knallergeschichte, ne? So wie ich sie gerne erfahren hätte. Okay, nicht außergewöhnlich. Nein, aber trotzdem, ist schon in Ordnung. Vielen Dank für deine Antwort. Darf ich noch kurz was sagen? Ja, bitte. Ganz kurz nur, wenn jemand ähnliche Erfahrungen oder Fähigkeiten, wie auch immer, ich würde gerne Leute kennenlernen, die eben auch sowas erfahren haben. Das würdest du gerne machen. Das würde ich wirklich gerne machen. Dann würdest du gerne eine Selbsterfahrungsgruppe aufmachen mit denen. Zum Beispiel, sowas in der Richtung. Oder wenn Leute interessiert sind, weil es ist... Vielleicht gibt es ja jemanden, der hier anruft. Schön wär's. Und wir reichen es weiter. War kein Knaller, entschuldige. Oh, man hat mich zu dir durchgestellt. Allein das schon ist eine Form von, Interesse bei euch. Ich danke für den Anruf. Alles Gute, Freunde. Tschüss. Ciao. Tschüss. Waltraud, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, Waltraud. Ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich auch wahnsinnig. Ja, dass ich endlich mal nach so vielen, vielen, vielen, Jahren und Monaten, die ich an der Strippe habe. Jetzt haben wir es geschafft. Ich muss dir das einfach erzählen, das ist so schön. Ich bitte darum, zu dem Thema, ja. Ja, ich war 24 Jahre verheiratet und da war doch der Sex ganz stinknormal. Vor 24, also während der Ehe. Genau. Ja, ja, und dann bin ich natürlich geschieden, mein Mann war Alkoholiker. Ja. So. Und nun habe ich jetzt nach zwei so gescheiterten kleinen Beziehungen, habe ich einen Mann kennengelernt, der ist Landwirt. Mhm. Ja, also, oh, das sind die Schlimmsten. Nein, die sind lieb, die sind zärtlich, die sind spitze, echt. Und wir sind jetzt ein und ein Dreiviertel Jahr zusammen und sehen uns eigentlich nur immer am Wochenende. Mhm. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, ich bin schon die ganze Woche mal aufgeregt. Wenn er kommt, dann kribbelst, dann piekst, dann sind wir beide hin. Warum bist du denn aufgeregt? Ja, warum? Weil er hat noch nicht so eine große Beziehung mit Frauen. Er hat noch nicht so eine große Beziehung? Ich glaube, so die dritte erst, wo er 43 ist. Ja? Und deshalb bist du aufgeregt? Nein, weil ich ihm so viel noch beibringen kann. Ach so. Auch in Sachen Sex. Ah ja, was bringst du ihm denn so bei? Soll ich das sagen? Dass ein Mann nicht nur schwanzgesteuert sein muss. Aha. Es gibt noch so viele andere schöne Sachen. Wie sollen wir denn sonst gesteuert sein? Das ist doch das Beste überhaupt. Nein, ihr könnt auch vom Kopf her. Ach, vom Kopf her. Ja? Nein. Ich weiß, dass du auch so drauf bist. Du magst auch gerne Zärtlichkeiten und Liebe und... Also jetzt aber im Ernst. Du hast in dieser ganzen langen Ehe war das mit der Sexualität nicht der Knaller. Und nein, das war für dich war auch durch die Alkoholität. Durch den Alkoholismus nicht so für dich so schön alles. Genau. Und jetzt hast du diesen neuen Mann, den Landwirt, kennengelernt. Genau. Und du hast die Sendung dieser Sex hat mein Leben verändert. Das hat wirklich dein ganzes Leben so aufgewertet, macht es lebenswerter, schöner, ist schöner. Viel, viel schöner. Mhm. Weil wir beide das so richtig genießen können. Mhm. Und ich genieße das einfach so auf diesen Sex, weil ich kann nicht sagen, dass ich mich weiterbilde, aber ich gucke gerne so Filme, auch Sexfilme, die es im Fernsehen schöne gibt, erotische Filme. Schöne ich gucke auch Liebe Sünde. Ja, das ist auch okay. Ja, und wahre Liebe. Und ich will auch mich weiterbilden in dieser Sache. Ja. Und ich kann Ihnen das so beibringen. Ja, also du fühlst dich dann auch so wohl in der Rolle der Lehrerin, ne? Der Erotiklehrerin. Ja, und das Schöne, was dabei ist, er nimmt das auch so an. Und er ist so, was ich so liebe, ist diese Zärtlichkeit. Was sagst du, wie alt ist er? Der ist 43. 43 und noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ja. Und du bist die Lehrmeisterin. Ein Wahnsinnskörper hat der. Ein Wahnsinnskörper. Ja. Alles, das ist alles pulsierend. Ja. Und dadurch, dass er sich so interessiert dafür auch. Ja. Ja. Also, du kribbelst jeden Wochenende entgegen. Ja. Kann man so sagen. Ne? Ja. Nun war er gerade da. Dann, wie viele Stunden verbringt ihr beide im Bett miteinander? Viel. Ja, den ganzen Sonntag zum Beispiel? Ja. Ehrlich? Ja. Mhm. Ja. Ja. Sonntags, abends, das Schöne ist, wenn wir duschen zusammen, da fängt das denn schon an. Erstmal dieses Abtasten, sich einseifen, sich Was? Hab ich kann nicht abtrocknen. So diese ganze Zärtlichkeit. Mhm. Kann das so sein, dass du all das so nachholst, was du in den 24 Jahren vermisst hast? Ja. Kann man so sagen, ne? Ja. Mhm. Ja. Vor allem die Zärtlichkeit. Also, Waltraud, viel Spaß mit deinem Landwirt. Ja. Ne? Und ich hoffe, das wird noch ewig dauern. Und er kommt, ja, was hat das denn für eine Perspektive? Kann das sein, dass ihr irgendwann mal richtig zusammen sein werdet? Also zusammenziehen werdet auch? Er hat eine gescheiterte 7-jährige Beziehung hinter sich. Mhm. Und da ist das wohl sexmäßig nicht so gelaufen, wie es mal ganz gerne gehabt hätte. Also er ist auch vorsichtig jetzt im Moment noch. Ja. Würdest du denn gerne Bauersfrau werden? Ja. Ja, kannst du denn Kühe melken? Weißt du was? Man kann sowas lernen. Ja, aber du hast es noch nie gemacht, ne? Nein, aber ich komme auch vom Land. Aha. Ich wohne jetzt in einer Stadt. Ja, gut. Also es ist alles offen und es kann sich alles entwickeln noch. Aber... Da kommt noch so viel zu. Ich wünsche viel Glück und alles Gute. Sexmäßig so viel noch zu. Wir sind am Lernen. Na, ich hab's schon verstanden. Viel Glück und viel Erfolg. Julian. Tschüss. Viel Spaß mit deiner Sendung. Tschüss. Tschüss. Ja. Die Landwirte. 1.31 Uhr und 5 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 19 Sekunden. Ich habe gerade gedacht, schade, dass es nicht mehr Was bin ich gibt. Da musste man doch früher bei Robert Lemke so eine typische Handbewegung machen. Ne? Ich mache ja immer so nach der Pause. Ja, es kracht das so in meinen Kopfhörer. Den klacke ich mir so auf. Naja, also hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema: Dieser Sex hat mein Leben verändert. Und ich möchte mit euch eben über solche Sexerlebnisse reden, die doch nachhaltig bei euch gewirkt haben. Die Spuren hinterlassen haben, die vielleicht etwas ausgelöst haben. Dass ihr sagt, na, ab diesem Zeitpunkt ist in mir alles anders und ich empfinde anders oder ich bin auf einen anderen Geschmack gekommen. Wie auch immer, wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 567 8111, kostenfrei, faxen könnt ihr auch kostenfrei. 0800 567 8110. Hugo ist dran und Hugo ist 39 Jahre. Stimmt das? Ja. Hallo? Ja. Hallo, Mian. Hugo, guten Morgen. Schade, dass du nicht Robert Lemke bist, ich hätte gern das rote Schwein. Also. Ja. Du kennst auch noch Herrn Lemke, ne? Mit 39 ja, Jahren. Mit dem Sachs und wir alle war, die da im Bett geraten haben. Genau. Ich habe auch ein sexuelles Erlebnis, das mein Leben verändert hat. Mhm. Ich habe so die ersten Jahre, wo ich Sex ausgelebt habe, gemeint, so, es wäre alles in Ordnung und habe einen Tag vor meinem 18. Geburtstag meine ersten Kinder bekommen, ein Zwillingspärchen, zwei Jungs. So früh? Ja, sehr früh. Mhm. Und war dann auch durch Schulausbildung und Studium immer weiter beschäftigt und hat man da so über Sexualität weiter keine Gedanken mehr gemacht, wenn man so in festen Händen drin ist. Und dann habe ich dann mit 27 Jahren noch einen Sohn bekommen und mit 29 Jahren noch eine Tochter bekommen und habe jetzt... Vier Kinder. Und habe dann, mein ältester Sohn ist schwul und dem habe ich dann vor zwei Jahren den Freund aufgespannt. Wie alt ist denn jetzt der älteste Sohn? Der wird jetzt 22. Zum 22? 21, 22, ja. Mhm. Und dem hast du seinen Freund ausgespannt. Seit wann bist du denn schwul? Vorher wusste ich überhaupt nicht, dass es so weit gibt, aber also ich wusste von meinem Sohn, der hat immer gesagt, der war 16 alt und hat gesagt, ich habe mit Mädchen nichts am Hut und mir sind Jungs lieber und ja. Er hat dann auch schon ältere Freunde gehabt und war dann auch ziemlich früh schon in die Szene reingekommen. Ich lebe in Köln und ja. Er war dann auch nicht so Szene abgeneigt. Und wie hast du denn darauf reagiert, als dein eigener Sohn zu dir gesagt hat, also hier, ich bin schwul wahrscheinlich oder ich bin sicher schwul? Das hat mich gar nicht geschockt und ich denke auch, dass so eine latente Homosexualität in mir schon drin war, mhm. So, dass das nicht so ganz abwegig bei mir so, war. Das ist ja noch gar nicht so lange her, das ist ja das 2-3 Jahre her, als er das gesagt hat zu dir. Mhm. So, und wann hast du dich entdeckt diesbezüglich? Ich hab mich entdeckt, wie er mit einem furchtbar tollen Mann ankam und der Mann mir so viel bedeutet hat, so vom ersten Gespräch her, und er einfach so offen und aber das ist warm und weich war und einfach so toll war. Aber das ist nicht der, den du ihm ausgespannt hast. Doch, das war das der. Das ist der. Also, du bist durch diesen Freund von deinem Sohn auf deine eigene Homosexualität gestoßen, kann man so sagen. Ja. Wann war das jetzt? Etwas über 2 Jahren. Da ist es zum ersten Mal dann passiert. Mhm. Wie alt ist dieser Freund? Der ist 24. 24. So, nun ist das aber auch nur, da kommt ja ganz viel zueinander. Erstmal entdeckt man sich selbst. Du hast dich selbst entdeckt. Du hast da Gefühle registriert, die du vorher gar nicht so bewusst gelebt hast. Dann ist das der Freund deines Sohnes. Wie geht man denn damit um? Wie bist du da vor? Wie hast du dich da verhalten? Also wir hatten nach der ersten Nacht haben wir uns dann morgens zusammengesetzt. Mein Sohn und der damalige noch Freund von meinem Sohn. Nach welcher ersten Nacht? Die Nacht zwischen deinem Sohn und dem? Nein, die Nacht zwischen mir und dem Freund von meinem Sohn. Ja gut, da war es ja schon geschehen. Ja, und haben wir uns nachher zusammengesetzt und haben gesagt, so und so ist es passiert. Und mein Sohn war im ersten Moment entsetzt und konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass der eigene Vater schwul ist oder zumindest homoerotische Interessen hat. Ja, war der nicht auch entsetzt, dass du ihm einfach seinen Lover da weggenommen hast, ausgespannt hast? War er auch entsetzt drüber, ja. Aber er hat auch einen ziemlich hohen Verschleiß, was Männer angeht. Ach, er hat es dir dann nicht so ganz übel genommen? Er hat mir nicht so ganz übel genommen. Mhm. Nein, der hat ihn zwar vom Typ gereizt, oder der war die waren gerade aufeinander geil und von daher war er schon ziemlich sauer, dass in der Nacht anders gelaufen ist, wie er sich. Ja, wie ist es denn überhaupt dann zu dieser ersten Nacht gekommen? Von wem ist denn da die Initiative ausgegangen? Von dem jungen Mann? Da kann ich doch nicht mal sagen, von wem die Initiative ausging. Das hat sich einfach so ergeben. Aber wie komisch, wenn man bis dahin, du bist Familienvater oder hast 4 Kinder und bis dahin ist männermäßig überhaupt gar nichts gelaufen, dann lässt man sich doch nicht so ganz schnell auf so eine Geschichte ein. Das war auch eine Sache, die so im ersten Moment überhaupt nicht über die Sexualität ging. Das war einfach so eine Kopfsache gewesen. Wir haben uns über so tolle Sachen unterhalten und das war einfach so eine Sache, die sich so vom Kopf her und von ja, so von der Zuwendung her einfach so gestaltet hat. Würdest du jetzt sagen, dass wirklich diese erste Nacht dich und dein Leben radikal verändert hat? Ja, das hat mich radikal verändert. Bist du jetzt, sagst du, dass du... Ich lebe jetzt mit dem Mann zusammen und... Ach, mit dem bist du immer noch zusammen von damals? Ja, mit dem bin ich immer noch zusammen. Das ist toll. Wir leben eine Beziehung zueinander. Ich habe mit meiner Frau immer noch eine sehr gute Beziehung. Meine Frau sagt einfach, das sind Sachen, die kann ich ihm nicht geben. Ach, du hast in der damals auch noch mit deiner Frau zusammen gewohnt? Ja, ich habe noch mit meiner Frau zusammen. Ganz, wir haben noch normale Familie. Ganz normale Großfamilie gelebt, Friede, Freude, Eierkuchen gelebt. Mein Gott, war das denn für die Frau nicht auch sehr schlimm? Stelle ich mir für eine Ehefrau sehr schlimm vor, wenn man das dann plötzlich aus heiterem Himmel erfährt, der Mann ist schwul und er hat gerade auch noch mit dem Freund unseres Sohnes geschlafen. Es war nicht einfach und es hat auch etliche Gespräche und etliche Tage gedauert, bis wir da klarkamen drüber. Aber jetzt sagt sie, wie gesagt, es ist eine Sache, was er mir gibt oder was wir uns geben, kann sie mir nicht geben, weil das einfach aufgrund von Körperlichkeit schon nicht geht. Das sind schon die Kleinigkeiten. War sie eigentlich dann auch anwesend im Haus oder in der Wohnung, als du mit dem Jungen geschlafen hast? Nein. Das nicht? Sie war nicht. Mhm. Das hat das Ganze ein bisschen vereinfacht, vielleicht für dich auch. Da war meine Frau mit den kleineren Kindern bei den Schwiegereltern. Mm, ja. Die war nicht in der Nähe gewesen. Mm. Würdest du denn jetzt von dir sagen, dass du hundertprozentig schwul bist? Oder würdest du sagen, na, ich bin halt ein bisexueller Mann, der jetzt halt diese Seite in sich auslebt? Ich kann noch nicht mal sagen, dass ich bisexuell bin. Mm. Ich liebe den einen Mann. Ach so. Ob das bei einem anderen jemals wieder passieren wird, das weiß ich gar nicht. Ah ja. Also, wenn du jetzt über die Straße gehst, du wohnst in Köln, hörte ich gerade raus? Ja? Ja, wenn du in Köln im Sommer über die Straße gehst, über die Ehrenstraße auf dem Ring oder am Rhein, guckst du nicht den Männern so nach, den Jungs nach? Nee. Nee, das nicht. Dann schon eher den Mädels? Ja, gerade im Sommer, wenn die dann wieder ja. ein bisschen leichter beschürzt sind. Aber du hast eben deinen, ja, das kann ich gut verstehen, du hast eben deinen einen einzigen Mann, den liebst du jetzt halt. Ne? Mhm. Und egal, ob du schwul bist, das wollen wir auch gar nicht so benennen. Ja, wir haben noch einen sehr guten Draht zueinander. Ich gehe auch mit meiner Frau, mit meinem Freund und den Kindern, gehe ich auch zusammen in die Kirche rein. Und wenn dann der Friedensgruß gereicht wird, also ich gebe denen nicht nur die Hand, ich gebe denen noch der Reihe nach einen Kuss. Und da sind die Leute, die so rundherum stehen und die mich kennen, die sind dann auch ziemlich entsetzt gewesen, dass sie halt mittlerweile tolerieren sind. Ja, in Köln sind die Leute angewöhnt mittlerweile. verkehrt denn dein Sohn, also der ehemalige Lover deines Freundes, bei euch jetzt auch? Haben die Frieden geschlossen miteinander? Die haben Frieden miteinander geschlossen. Mhm. Das war bei denen, wie ich eben schon gesagt habe, das war bei denen nicht so ernstes gewesen. Mehr so eine Sexgeschichte. Die waren einfach nur geil aufeinander und die wollten ihren Spaß miteinander haben. Bei denen war das weniger so über beziehungsmäßige Sachen gelaufen, sondern bei denen war das rein triebplastisch gelaufen. Sag mal, Hugo, diese erste Nacht, von der wir gerade gesprochen haben, als ihr euch gegenseitig verführt habt oder der Junge dich vielleicht verführt hat oder wie auch immer, beschreib mir doch mal das Gefühl, als du zum allerersten Mal in deinem Leben einen Mann, einen nackten Mann angefasst hast und auch das Geschlechtsteil eines Mannes angefasst hast. Das war total schön, weil das einfach eine Sex auszuleben mit einem Mann ist insofern einfacher wie mit einer Frau, weil man sich keine Gedanken machen braucht. Man kann sich einfach so fallen lassen und das erleben, was einem selbst gut tut und braucht keine anderen Handlungen und nichts anderes zu machen, sondern einfach das, was man so von seinen Selbsterfahrungen vom Körper her hat und einfach... Naja, man kennt alles, ne? Man weiß, was einem gut tut. Jeder Griff sitzt, ne? Und man weiß auch, was einem anderen Mann gut tut. Das ist nicht wie bei einer Frau, wo man lang dann nach erogenen Pfoten suchen muss oder irgendwas und bis man die über zwei Stunden stimuliert hat, bis endlich mal die Brustwarzen steif sind, das braucht man nicht. Das ist eine Sache, die viel, viel einfacher ist. Die Sexualität ist viel einfacher und... Also ich höre, du bist nach wie vor begeistert. Jo, bin ich. Und wir wollen mal sehen, wie sich alles weiterentwickelt. Jo. Ich wünsche dir, deinem Freund, alles Gute und viel Spaß. Nett von dir. Kannst du mir noch einen Gefallen tun? Bitte. Kannst du den Hirsch mal ein bisschen weiter nach rechts oder nach links stellen, weil der genau unten vor der Schrift, die da unter deiner 800 stehen hast, steht? Da soll der auch stehen. Warum soll der denn da stehen? Weil da Free Call steht. Aha. Und ich finde das so dämlich, dass hier Free Call draufsteht und nicht gebührenfrei oder umsonst. Und da ich ein Gegner von diesen ganzen englischen Ausdrücken bin, setze ich extra immer den kleinen Hirsch da vorne hin. Gut, ich konnte nie so genau erkennen, ist was da überhaupt steht, ja. Aber ich würde ja auch ein bisschen schade finden, wenn da stehen wird, die Telefonnummer ist umsonst. Ja, oder kostet nichts oder sowas, ne? Dann ist was anderes kostenlos, aber umsonst war das Gespräch ja nicht. Nein, umsonst war das Gespräch nicht. Schön, dass du angerufen hast, alles Gute. Okay, ciao. Wiederhören. Angelo. 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Angelo, was hast du uns zu erzählen in Sachen besonderem Sex? Und zwar geht es darum, ich bin jetzt seit 10 Monaten mit meiner jetzigen Freundin zusammen. Ja. Bin eigentlich immer so ziemlich offen für alles, was den Sex betrifft, gewesen und auch immer noch. Nur ich bin auch ziemlich eifersüchtig, was so das Rausgehen meiner Freundin betrifft. Das heißt, knappe Oberteile, enge Oberteile, weit ausgeschnitten. Und mein Leben hat sich jetzt so insofern verändert, wir haben jetzt mal eine Spielerei ausprobiert und zwar mit Flüssiglatex. Und also sehr spannend, sehr erregend. Ja. Und jetzt mittlerweile bin ich so weit, dass ich sagen würde, wenn es jetzt wieder Sommer ist, dass wir das machen mit dem Flüssiglatex, zum Beispiel so ein Oberteil. Und sie geht raus. Und sie geht raus, genau. Aha. Beschreib, ich habe davon neulich irgendwas mal gesehen oder gelesen, ich weiß es nicht mehr genau. Beschreib doch mal genau, wie man das anwendet. Ja, also man hat dieses Flüssiglatex in Gläsern, muss das entweder mit einem Pinsel oder mit so einem Schwamm auftragen. Es ist eine ziemlich langwierige Sache, also es dauert schon 1-2 Stunden oder auch länger. Man trägt es auf und dann... Man trägt es auf, genau. Man kann die verschiedensten Kreationen machen in allen möglichen Farben, Formen. Und dann wird es irgendwann trocken. Genau, dann wird es trocken und... Da sieht es irgendwann so aus, als wäre es ein hautenges Kleidungsstück. Ja, genau. Also man sieht wirklich alles und die Brustwarzen, die werden steif. Wir machen Reißverschlüsse dran. Das geht auch? Das geht auch. Also man kann Reißverschlüsse oder Druckknöpfe dran machen, damit man es auch hinterher wieder ausziehen kann und nicht unbedingt kaputt machen muss. Tut das nicht weh, wenn man irgendwie Härchen hat? Zwickt das nicht? Ja, das ist nämlich der Punkt. Man sollte vorher die Haut enthaaren und auch... mit viel Fett oder Öl eincremen. Mhm, mhm. Sonst könnte das Ganze schon ziemlich schmerzhaft sein. Also wenn die Haut enthaart ist und man hat die Haut gut eingecremt, kann man es ganz einfach abpellen oder ausziehen. Ja, genau. Also es lässt sich dann schon relativ einfach eigentlich lösen. Mhm. Kann man das am ganzen Körper anwenden? Eigentlich schon, auch in der unteren Region? Wenn man sich dann vorher rasieren tut, ja. Auch Männer? Ja, das geht auch. Das geht auch. So, jetzt hast du gerade erzählt, dass du anfänglich so eifersüchtig warst, ja, genau, wenn Männer nur deiner Freundin nachgeguckt haben. Ja, genau. Das verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht. Die werden doch jetzt noch viel, viel mehr deiner Freundin nachgucken, weil das ja wahrscheinlich schweinegeil aussieht. Ja, genau. Aber ich bin so weit, dass ich sage, okay, es ist halt so geil und es ist auch nicht alltäglich, mhm, weil es läuft ja nicht jede Frau so rum. Mhm. Und dann möchte ich sogar, dass sie gucken. Ist das auch irgendwie so eine Bestätigung für dich, dass die anderen Männer dann denken, Mann, ist das eine scharfe Braut? Ja gut, scharfe Braut, das denken sie auch so, wenn sie angezogen ist. Nur halt jetzt durch dieses Einzigartige, durch den Latex halt, weil das hat halt wirklich nicht jeder. Und dass dann auch die Frauen sich umdrehen und gucken und Mensch, wow, super. Mhm. Habt ihr das bisher nur an deiner Freundin ausprobiert? Nein, also bei mir auch schon. Bei dir auch schon, mhm. Wo kriegt man das? Wo kann man das kaufen? Also hier bei uns gibt es so einen Laden, das ist so ein gemischter Laden, da gibt es Scherzartikel, da gibt es Portemonnaies, eigentlich alles. Und auch dieses Flüssiglatex, in großen Gläsern, in kleinen Gläsern. Mhm. Und ansonsten kriegt man das eigentlich so überall in Zähne-Shops oder auch in Sex-Shops. Ja, ist das teuer? Also eine Portion, weiß ich jetzt, für ein Slip oder was für ein Oberteil, was kostet das? Ja, so ein großes Glas kostet 15 Mark. Mhm. Ja, geht ja noch, ne? Für so einen Spaß. Das reicht eigentlich auch schon ziemlich lange. Wie gesagt, wir haben da bestimmt so 10 verschiedene Farben. Ist das denn hinterher so stabil, dass man das auch wieder wirklich dann nochmal anziehen kann hinterher? Wenn man es dick genug aufträgt, ja. Und wie gesagt, wenn man halt einen Reißverschluss dran macht, es kann natürlich auch passieren, dass es dann kaputt geht, dass es sich dann wellt. Dann sieht es aus wie so ein alter Luftballon, wo die Luft rausgegangen ist. Wie seid ihr drauf gekommen? Ja, ich bin da eigentlich mal drauf gekommen, weil ich diese Latexfarben in dem Laden gesehen habe, dieses flüssige Latex, und wollte das eigentlich immer mal ausprobieren. Ist das so für dich oder für euch auch so eine, ja, auch eine so eine zusätzliche Komponente für eure eigene Sexualität? Turnt euch das an, das zu machen, euch dann so zu sehen und dann vielleicht wieder auszupellen? Ja, also auf jeden Fall. Also das ist mega scharf, sag ich mal. Und auf jeden Fall eine super Sache. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der es machen möchte und der das mal ausprobieren will. Also es ist natürlich dann auch ein ganz langwieriges Sex-Vorspiel, ne? Kann man sagen. Also wie gesagt, es geht über mehrere Stunden, weil es muss halt auch alles trocknen und es sind ja auch mehrere Schichten, mehrere Farben. Es geht nicht alles ruckzuck und man muss natürlich auch stillhalten. Man muss stillhalten. Und wie lange behaltet ihr denn, wenn ihr das so für euch alleine zu Hause macht, dann diese Accessoires an? Wie lange dauert das, bis ihr es dann abhält? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Mhm. Aber es endet immer mit einer Sexgeschichte, mit einer Sexorgie für euch beide. Jein, nicht immer. Nicht immer. Ja. Aber es hat natürlich einen starken Anreiz diesbezüglich. Ja, auf jeden klar, Fall. Wenn man das so macht. Ne? Ja, das ist ja ein sehr anregendes Gespräch gewesen. Ne? Das bringt uns alle ja vielleicht auf die Idee, das im Sommer jetzt auch mal zu machen. Ja, also wie gesagt, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Mhm. Es macht super viel Spaß. Ja. Und es sieht auch sehr toll aus. Ja, es gibt es in allen Farben, sagst du, ne? Also in den Grundfarben sowieso und dann gibt's halt, man kann es auch selber mischen, die Farben, wenn man das möchte. Und also es gibt schon eigentlich eine breite Farbpalette. Ja. Gut, Angelo, danke für deinen Anruf. Ja, danke dir auch. Viel Spaß. Immer weiter so. Tschüss. Tschüss. Jürgen, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Jürgen. Das ist ja irre, dass ich jetzt im Fernsehen bin. Ey. Das kann ich erstmal gar nicht fassen. Zumindest akustisch. Ja. Ja. Deine Sendung finde ich toll. Ich gucke dich seit Jahren jeden Abend. Ja, danke schön. Finde ich super gut. Und mein Thema ist leider traurig. Mhm. Und zwar ist die Geschichte, ich leide seitdem ich so 13, 14 bin, ziemlich stark an Neurodermitis. Ja. Und mache auch regelmäßig Kuren. Mhm. Und insofern war mein Sexleben auch immer ziemlich tote Hose jetzt im Prinzip. Mhm. Ich habe mit 17, ja kurz vor meinem 18. Geburtstag, hatte ich meine Freundin, da lief was. Mhm. Und ansonsten wenig. Und im September 97 war ich auf einer Nahezu-Kur. Mhm. Ist dein, nur kurze Zwischenfrage, ist dein ganzer Körper befallen oder nur bestimmte Regionen? Das wechselt. Wechselt. Also vom Prinzip her der, schon überall. Also auch im Gesicht? Ja, auch im Gesicht, ja. Ja. Genau. Also neuronal. Ja. Und da habe ich halt eine Frau kennengelernt, die war 24 Jahre alt. Mhm. Also auch in meinem Alter dann. Und wir haben dann auch mehrmals miteinander geschlafen. Mhm. Und für mich war es auch irgendwie eine große Liebe dann natürlich. Ja. Und ich habe dann probiert, ihr oder habe ihr mehrmals geschrieben und habe nie Antwort bekommen. Und anscheinend hat sie mir wohl auch eine falsche Adresse gegeben. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen auf Norderney? Ich war 4 Wochen da und so 3 Wochen waren wir auch zusammen. Und während dieser Zeit war das alles harmonisch und auch intensiv? Ja, ja, das war also eine schöne Geschichte. Und dann? Und jetzt im Juli letzten Jahres habe ich ziemlich so Blutauswurf aus der Lunge gehabt beim Husten. Also stopp, du hast danach keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt? Nein, es, nein. Es funktionierte also, nicht, weil sie dir offensichtlich eine falsche Adresse gegeben hatte. Mhm. Und sie hat sich bei dir auch nicht gemeldet? Nein. Mhm. Und im Juli 99 letzten Jahres war ich halt beim Arzt wegen einer Lungengeschichte und da sind auch Blutuntersuchungen gemacht worden. Mhm. Und dann musste ich halt nochmal hin und es ist nochmal untersucht worden und dann ist mir gesagt worden, dass ich HIV-positiv bin. Mhm. Und für mich ist es jetzt eigentlich die einzige Möglichkeit, dass es von ihr gekommen ist. Mhm. Ja, wenn du sonst keinen geschlechtlichen Kontakt hattest. Ja. Du nimmst keine Drogen? Nein, nein. Du hast keine Bluttransfusionen gemacht bekommen? Auch gar nicht. Kann es ja eigentlich nur so sein. Ja. Mhm. Das ist natürlich wirklich ein Hammer, ne, wenn man das dann erfährt. Ja. Mhm. Ihr habt ungeschützt miteinander geschlafen damals? Ja. Mhm. Warum habt ihr das damals ungeschützt gemacht? Ja, dann im Moment hab ich da auch nicht, das hat sich halt so, so ergeben irgendwie, aber auch von meiner Seite irgendwie ein Vertrauen oder... Mhm. Was natürlich wahnsinnig ist, ne, du kanntest diese Frau ja gar nicht, wie kann man da Vertrauen haben? Ja. Vermutlich hast du dir da schon 700.000 Gedanken drüber gemacht, ne? Warum habe ich, war ich nicht vorsichtiger, oder? Ja. Insofern rufe ich ja auch an, irgendwie als Warnung, dass man das eben nicht macht. Mhm. Jetzt hast du die Diagnose letztes Jahr gesagt bekommen. Du bist HIV-positiv. Wie ist es dir unmittelbar danach ergangen und auch dann so bis heute, so gefühlsmäßig, was das Lebensgefühl, Lebenseinstellung betrifft? Ja, vom Grundsatz her sehr depressiv. Also hat dich sehr umgehauen? Ja, sicherlich. Mhm. Also die ganzen Krankheitsgeschichten, die so laufen, eben halt auch mit Haarausfall, mit so Knochen, ja, Knochenmuskelschwund irgendwie, also es ist schwer jetzt Treppen zu laufen und... Das hat aber jetzt nichts mit der HIV-Infektion zu tun, ne? Ja, ich denke schon, also ich hab's ist der Virus denn ausgebrochen oder? Ja, ich hab's jetzt über meine Eltern halt erfahren, ich bin beim Arzt in Behandlung, der auch ein Freund der Familie ist und er selber hat mir jetzt nicht gesagt, aber ich hab's jetzt von meiner Mutter halt mitbekommen eben, dass es wohl auch wohl schlechter aussieht. Ja, aber das ist ja jetzt eine ganz entscheidende Frage, Jürgen. Bist du Träger des Virus oder bist du HIV erkrankt? Das sind ja nun zwei ganz, ganz gravierende, unterschiedliche Dinge. Ja. Das weißt du selbst gar nicht? Nein. Das hat man dir nicht erklärt. Kein Arzt hat dir das richtig erklärt? Nee. Ja, dann musst du aber ganz schleunigst zu einem Facharzt, der sich auch mit der ganzen Thematik gut auskennt. Ja. Lebst du, wo lebst du? Lebst du in der Nähe einer Großstadt? Ich lebe in der Nähe vom Ruhrgebiet, ja. In der Nähe vom Ruhrgebiet, ja. Da gibt es ja nur genügend Kliniken. Pass auf, dann würde ich dich bitten, wir machen das folgendermaßen, wir rufen dich gleich nochmal an. Und dann kann dir meine Psychologin, das ist die Petra heute Nacht, dir mal ein paar kompetente Ansprechpartner im Ruhrgebiet nennen, damit du in eine richtige medizinische Betreuung kommst. Ja. Ja, machen wir das so? Mhm. Alles Gute. Ja, Jürgen, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch und mach weiter so. Ja. Eine tolle Sendung. Vielen Dank. Alles Gute. Und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, tschüss. Auf Wiederhören, Jürgen. Angelika. Angelika ist 48 Jahre alt. Ja, hallo. Und jetzt dran. Hallo. Ja, guten Abend. Ich wollte nur eins dazu sagen. Und, ich habe noch nie in meinem Leben wirklich mal schönen Sex erlebt. Noch niemals? Nein, noch niemals. Ich habe mit 19 das erste Mal geheiratet, wurde von meinem Mann damals nur geschlagen, war mit 21 geschieden. Und ich habe dann meinen zweiten Mann geheiratet und in dieser Ehe erlebe ich nur Vergewaltigung und ich kenne gar keinen guten Sex. Also wenn ich das bist du mit diesem Mann noch zusammen, mit dem zweiten Mann? Ich habe zwei Kinder mit ihm. Ja. Du bist mit ihm noch zusammen? Ja, ich bin mit ihm zusammen. Und du sagst, es gibt Vergewaltigung? Ja, das ist wirklich, wie soll man das anders nennen, wenn man... Er zwingt dich zum Sex und er geht gewalttätig dabei vor? Also nicht mit Schlagen, sondern mit verbaler Gewalt eben. Mit also wenn du sagst, ich möchte nicht... Psychischer Gewalt, würde ich dazu sagen. Wenn du sagst, ich möchte nicht, hast du gar keine Chance? Nein, gibt es nicht. Wie lange bist du jetzt mit dem verheiratet? 23 Jahre wird man. 22 Jahre? 23 Jahre. Schlägt er dich sonst? Bitte? Schlägt er dich auch nein, sonst in anderen? Nein, er schlägt mich nie. Schlägt mich nie. Das ist, geschlagen wurde ich noch nie, aber von ihm jetzt. Ja. Das hatte ich während meiner ersten Ehe ersorgt für uns. Er ist so lieb und nett und... Aber wenn ich das so höre, deine anderen Leute, die bei dir angerufen haben, was sie alles erleben, da kann ich die nur beglückwünschen. Und da bist du wahrscheinlich sehr traurig und beneidest sie auch sehr. Das, ja, und wie, kann man manchmal nur sagen. Hast du denn, ich höre das ja oft von Frauen, die in solchen Situationen leben, und ich frage diese Frauen immer, hast du denn, das frage ich dich jetzt auch, hast du denn für dich alleine, wenn du alleine bist, zumindest ab und zu Spaß mit dir und deinem eigenen Körper? Kann ich nicht. Kannst du nicht? Kann ich nicht. Das kann ich nicht. Auch noch nie gehabt? Ich bin so erzwungen worden. Das heißt jetzt auch, Angelika, mit deinen 48 Jahren, dass du auch noch keinen Orgasmus hattest, dieses Gefühl noch nie erlebt hast? Nein. Kenn ich nicht. Das kenne ich nicht. Das ist für mich unvorstellbar irgendwo. Wenn ich das so höre, wie die jungen Leute darüber reden und. So wie du mir das beschreibst, so wie du mir diesen Kontakt, diese Ehe beschreibst, klingt sie mir, als wäre das sehr funktional. Ja. Ihr habt so euren Alltag, das funktioniert und er sorgt dafür und man erledigt dieses und jenes. Richtig. Aber das Ganze hat überhaupt nichts mit Glücklichsein zu tun? Nein, das ist eine Funktionsehe. Auch nicht mit Liebe zu tun? Nein. Mit Zärtlichkeit auch nicht? Nein. Noch nie, von Anfang an nicht? Vielleicht 4 Wochen. 4 Wochen, Angelika, warum? Das ist die einfachste Frage, die jetzt in der Luft liegt. Warum bist du so lange bei diesem Mann geblieben? Tja, das weiß ich nicht. Gewohnheit, Kinder erst, Gewohnheit, Umsorge oder was? Du bist ja keine alte Frau, du bist 48 Jahre erst alt. Danke. Ja, damit will ich sagen, dass du ja noch die Chance hast, nochmal ein ganz neues Leben zu beginnen, auch für einen Neuanfang. Hast du darüber nachgedacht? Doch jetzt? Ja, sicher. Natürlich denkt man darüber nach. Logisch, das ist ganz klar. Aber das... Also für mich liegt es so unendlich nahe, das zu tun. Wenn ich in einer Beziehung bin, wo keine Liebe, keine Zärtlichkeit, wo nur Routine stattfindet, dann will ich nicht in dieser Beziehung sein. Ja, du bist ja auch ein ganzes Teil jünger als ich. Und ja, so viel das auch ist nicht. So, ja, danke. Aber trotzdem, wenn du einmal so festgefahren bist. Ja, aber gerade dann muss man sich losreißen. Du hörst die Musik im Hintergrund, Angelika. Wir werden gleich einen Sender geschmissen. Richtig. Nur, Ich finde das toll, dass die jungen Leute heute ihre Sexualität ausleben können. Und du solltest dazu auch nochmal eine Chance haben. Dürfen wir dich gleich nochmal anrufen, meine Psychologin? Können wir gerne machen. Machen wir so. Na? Bis gleich. Viel Glück auch für dich. Danke. Dankeschön. Tschüss. Ciao. In der Technik, Hans-Jürgen Wilde. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und morgen sind wir mit einer offenen Telefon-Talkshow wieder da. 1 Uhr Radio ist live, wieder Fernsehen. Macht's gut. Ciao.